Chris Cutrone, Adornos Leninismus. Die politischen Ursprünge der kritischen Theorie der Frankfurter Schule sind aus verschiedenen Gründen unklar geblieben, nicht zuletzt wegen des diesbezüglich wortkargen Charakters der wichtigsten Schriften ihrer Vertreter. Die Motivation für solche Zurückhaltung seitens dieser Theoretiker ist selbst schon erklärungsbedürftig. Warum sie Selbstzensur betrieben, ihre Ideen verschlüsselten und sich darauf beschränkten, Theorie als Flaschenpost ohne unmittelbaren oder bestimmten Adressaten zu schreiben. Wie Horkheimer es formulierte, bestand die Gefahr, die Haltung eines Orakels einzunehmen. Er fragte einfach, wem soll man's sagen? Es lag nicht bloß am Exil in Amerika während der Nazi-Ära oder an der Zwangslage des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche ihrer Ideen wurden explizit genug ausgedrückt. Vielmehr hat der Zusammenbruch der marxistischen Linken, in dem das Denken der kritischen Theoretiker geformt worden war, infolge der Oktoberrevolution in Russland und der Revolution und des Bürgerkriegs in Deutschland, ihre Perspektive auf politische Möglichkeiten in ihrem historischen Moment tief beeinflusst. Die Frage ist, inwiefern das Marxismus war. Eine Reihe von Gesprächen zwischen Horkheimer und Adorno aus dem Jahre 1956, also am Höhepunkt des Kalten Krieges, gibt Einblick in ihr Denken und darüber, wie sie ihre Situation im Verlauf der Entwicklung des Marxismus im 20. Jahrhundert verstanden. Eine Auswahl aus dem Transkript wurde vor kurzem in der New Left Review 2010 unter dem Titel Towards a New Manifesto veröffentlicht. Die deutsche Veröffentlichung des vollständigen Transkripts läuft unter dem Titel Diskussion über Theorie und Praxis. Und in ihrer Diskussion spielte tatsächlich die Überlegung eine Rolle, das kommunistische Manifest im Lichte der geschichtlichen Veränderungen neu zu schreiben. Innerhalb einiger Jahre nach diesem Gespräch begann Adorno seine Arbeit an einer Kritik des Godesberger Programms der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die 1959 den Marxismus offiziell aufgab. Brach dieses an Marx gefeierter Kritik des Gotha-Programms, das 1875 die SPD begründet hatte, modellierte Projekt aber ab. Besonders Adorno, aber auch Horkheimer befassten sich also noch lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs intensiv mit der Frage einer Fortsetzung des Projekts Marxismus. In ihren Gesprächen bekundete Adorno sein Interesse, eine Neufassung des kommunistischen Manifests im, wie er sagt, streng leninistischen Sinne zu schreiben. Horkheimer lehnt dies nicht ab, sondern wies nur darauf hin, man könnte ein solches Dokument, das fordert, was er die Wiederherstellung einer sozialistischen Partei nennt, in Russland nicht verbreiten, während es in den Vereinigten Staaten und Deutschland keinen Wert hätte. Nichtsdestotrotz, meinte Horkheimer, es sei notwendig aufzuzeigen, warum man Kommunist sein kann und die Russen verachten. Wie Horkheimer es ganz einfach formulierte: Theorie ist gleichsam eines der Instrumente des Menschen. Daher stellten sie sich die Aufgabe, zu versuchen, den Marxismus fortzuführen, wenn auch nur als Theorie. Nun ist es genau diese scheinbare Abwendung von politischer Praxis und der Rückzug in die Theorie, die viele Kommentatoren dazu bewog, der Frankfurter Schule zu unterstellen, sie hätten den Marxismus aufgegeben. Zum Beispiel beschrieben Martin Jay in Dialektische Fantasie die Geschichte der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung und Phil Slater, der in seinem Buch eine marxistische Interpretation der Frankfurter Schule anbietet, Origins and Significance of the Frankfurt School, A Marxist Perspective. Marxismus sei nicht dafür vorgesehen, als bloße Theorie zu existieren, sondern müsse mit Praxis verbunden sein. Doch mit diesem Problem war das Frankfurter Institut nicht erst im Exil konfrontiert, nachdem man zum Beispiel gezwungen war, die Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Marx-Engels-Institut aufzugeben, gleichermaßen eine Folge des Stalinismus wie des Nationalsozialismus. Vielmehr verwies es auf das, was Karl Korsch, ein Mitbegründer des Instituts, 1923 schrieb. Dass die Krise des Marxismus, das heißt die Probleme, welche sich bereits in der Ära der Zweiten Internationale im späten 19. Jahrhundert manifestiert hatten, des sogenannten Revisionismusstreits und in ihrem Zusammenbruch und ihrer Spaltung im Ersten Weltkrieg und den folgenden Revolutionen kulminierten, bedeutete, dass die Nabelschnur zwischen Theorie und Praxis bereits zerrissen worden war. Der Marxismus bedurfte gleichermaßen in Theorie und Praxis einer Transformation. Doch diese Transformation konnte nur als eine Funktion nicht nur von Praxis, sondern auch von Theorie erfolgen. Beide erlitten dasselbe Schicksal. Sowohl für Korsch wie auch für Georg Lukacs stand in ihren 1923 verfassten, für die kritische Theorie der Frankfurter Schule grundlegenden Schriften Lenin und Rosa Luxemburg exemplarisch für den Versuch, marxistische Theorie und Praxis zu reartikulieren. Besonders Lenin, den Lukacs als Theoretiker der Praxis bezeichnete, lieferte einen, tatsächlich den ausschlaggebenden Schlüssel in Bezug auf politische Aktion und theoretisches Selbstverständnis für das Problem, mit dem der Marxismus in diesem historischen Moment konfrontiert war. Wie Adorno bemerkte, Zitat, ich wollte immer eine Theorie entwickeln, die Marx, Engels und Lenin die Treue hält, aber auch andererseits nicht hinter die fortgeschrittenste Kultur zurückfällt. Zitat Ende. So stellte sich die Frage, in welcher Weise soll ihnen die Treue gehalten werden? Verschiedene Aussagen in zwei Schriften von Horkheimers und Adornos Kollegen Herbert Marcuse, seine 33 Thesen von 1947 und sein Buch Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus von 1958 können dabei helfen, Licht darauf zu werfen, wie die Angehörigen der Frankfurter Schule zur Politik des Kommunismus, insbesondere von Lenin, standen. Außerdem explizieren verschiedenste Briefe von Adorno und Horkheimer und Benjamin in den späten 1930ern Adornos positive Einstellung Lenin gegenüber. Schließlich formulierten Schriften aus Adornos letztem Jahr 1969 die Marginalien zur Theorie und Praxis und Resignation den Inhalt seines Leninismus im Lichte seiner Kritik der neuen Linken der 1960er neu und spezifizieren ihn weiter. Die Herausforderung ist, solchen Leninismus zu erkennen, der ansonsten obskur oder eigentümlich erscheinen mag, aber in Wirklichkeit auf die Politik des frühen 20. Jahrhunderts zurückverweist, die Adorno und seine Kohorte nachhaltig prägte. Dann stellte sich die Frage, welche Bedeutung eine solche Perspektive im späteren Abschnitt von Adornos Leben hatte. Wie hat ein solcher Leninismus unter veränderten Bedingungen seinen Einfluss derart bewahrt, dass Adorno ihn bis zum Ende seines Lebens kritisch zur Anwendung bringen konnte? Außerdem, was könnte Adornos Perspektive auf Leninismus über Lenin selbst aussagen? Warum und inwiefern blieb Adorno ein Marxist und welche Rolle spielte Lenin dabei? Eine deutliche Erklärung für Adornos Leninismus war die Wichtigkeit des Bewusstseins in Adornos Einschätzung des Potenzials für emanzipatorische soziale Veränderung. Zum Beispiel schrieb Adorno in einem Brief an Horkheimer, in dem er sich kritisch über Erich Fromms humaneren Zugang zur Freudschen Psychoanalyse äußerte, Fromm zeige, Zitat, eine Mischung aus Sozialdemokratie und Anarchismus, vor allem aber einen empfindlichen Mangel an dialektischem Begriff. Er macht es sich mit dem Begriff der Autorität zu leicht, ohne den ja schließlich weder Lenins Avantgarde noch die Diktatur zu denken ist. Ich würde ihm dringend raten, Lenin zu lesen. Adorno dachte, dass Fromm drohe, etwas, was er den Dreh, den die bürgerlichen Individualisten gegen Marx haben, nannte, anzuwenden und schrieb an Horkheimer, er betrachtete dies als eine wirkliche Bedrohung der Linie der Zeitschrift. Zudem schrieb Adorno, Zitat, wenn es einem um das zu tun ist, was mit den Menschen möglich wäre, so kann man den wirklichen Menschen nur schwerlich gut bleiben. Es ist schon so weit gekommen, dass Menschenfreundlichkeit beinahe ein Index von Gemeinheit ist. Die Gemeinheit der Menschenfreundlichkeit dürfte darin stecken, dass die Güte einen Vorwand bietet, an den Menschen genau das zu bejahen, wodurch sie sich selber nicht bloß als Opfer, sondern als virtuelle Henker bewähren. Zitat Ende. Doch die politische Rolle einer intellektuellen, theoretisch sachkundigen Avantgarde unterliegt der üblichen Kritik, dass der Leninismus dazu tendiert, soziale Emanzipation repressiv zu beherrschen, anstatt kritisch zu fördern. Eine kompliziertere Auffassung der Rolle des Bewusstseins in der historischen Transformation der Gesellschaft kann in Adornos Briefverkehr über Benjamins Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« aus dem Jahr 1936 gefunden werden. Dort lobt Adorno Benjamins Werk dafür, dass es eine Darstellung der Beziehung der Intellektuellen zu den Arbeitern im Sinne Lenins liefere. Wie Adorno es in seinem Brief an Benjamin formulierte, ist das Proletariat, Zitat, selber bürgerlich produziert. Das tatsächliche Bewusstsein der tatsächlichen Proletarier hat vor den Bürgern nichts, aber auch gar nichts voraus, außer dem Interesse an der Revolution, trägt sonst aber alle Spuren der Verstümmelung des bürgerlichen Charakters. Es ist kein bürgerlicher Idealismus, wenn man erkennend und ohne Erkenntnisverbote dem Proletariat die Solidarität hält, anstatt dass man, wie es immer wieder unsere Versuchung ist, aus der eigenen Not eine Tugend des Proletariats macht, das selber die gleiche Not hat und unserer Erkenntnis so gut bedarf, wie wir des Proletariats bedürfen, damit die Revolution gemacht werden kann. Von dieser Rechenschaft über das Verhältnis der Intellektuellen vom Proletariat hängt nach meiner Überzeugung wesentlich die weitere Formulierung der ästhetischen Debatte ab, für die Sie so eine großartige Inauguraladresse geliefert haben. Ihr Essay zählt zu dem tiefsten und mächtigsten an politischer Theorie, das mir begegnet ist, seit ich Lenins Staat und Revolution las. Zitat Ende. Wahrscheinlich dachte Adorno auch an Lenins Was tun oder an Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus. Im Ersteren führte Lenin die berühmt-berüchtigte Unterscheidung zwischen trade-unionistischem und sozialistischem Bewusstsein ein. Aber im Letzteren beschrieb Lenin die fortdauernd bürgerlichen, sozialen Bedingungen intellektueller Arbeit per se, welche die proletarische, sozialistische Revolution lange überleben würden, ja sogar Aussagen aus Was tun wiederholend, dass die Arbeiter durch die bloße Aktivität der intellektuellen Arbeit, wie zum Beispiel Journalismus oder Kunstproduktion, einschließlich und vielleicht insbesondere in ihrer Aktivität als politische Kader der Kommunistischen Partei voll und ganz bürgerlich geworden waren. Die politische Revolution der Arbeiter bedeutete für Lenin, eine im Wesentlichen bürgerlich bleibende Gesellschaft zu regieren. Die Revolution würde die Arbeiter sozusagen erstmals vollkommen bürgerlich machen, was die Vorbedingung dafür wäre, die Gesellschaft über die bürgerlichen Bedingungen hinauszuführen. Sie wäre ein Moment, der nächste notwendige Schritt in der Selbstüberwindung der Arbeiter, in der emanzipatorischen Transformation der Gesellschaft im Kapital durch es hindurch und über es hinaus. Wie die Arbeiterbewegung selbst war der Marxismus diesem Prozess nicht äußerlich, sondern immanent. Adorno im Gespräch mit Horkheimer formulierte es so. Zitat: Man könnte sagen, Marx und Hegel haben gelehrt, dass es nicht abstrakte Ideale gibt, sondern dass das Ideal immer im nächsten Schritt liegt, dass das Ganze nicht unmittelbar, sondern nur vermittelt durch den nächsten Schritt zu haben ist. Zitat Ende. Lukács hatte in einer Fußnote in seinem 1923 in Geschichte und Klassenbewusstsein erschienenen Essay »Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats« dasselbe über Lenin bemerkt. Zitat: »Es ist Lenins Verdienst, diese Seite des Marxismus, die den Weg zum Bewusstwerden seines praktischen Kerns weist, wiederentdeckt zu haben. Seine immer wiederholte Mahnung, jenes nächste Glied der Entwicklungskette mit voller Wucht anzufassen, an dem im gegebenen Augenblick das Schicksal der Totalität hängt. Sein Beiseiteschieben aller utopischen Forderungen, also sein Relativismus, seine Realpolitik, bedeuten eben das aktuell und praktisch Werden der Feuerbach-Thesen des jungen Marx. Zitat Ende. In der sich anbahnenden Revolution 1917 bis 1919 in Russland, Deutschland, Ungarn und Italien wurde eine solche Politik der sozialistischen Transformation der Gesellschaft nicht ganz erreicht, sondern abgeschnitten. 30 Jahre später, im Kontext des beginnenden Kalten Krieges, nach der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg, unternahm Marcuse in seinen 33 Thesen den Versuch, das Vermächtnis der Krise des Marxismus und der gescheiterten Revolution kritisch zu bewerten. These 3: Die orthodox-marxistische Lehre ohne Kompromiss zu vertreten, wäre vor der politischen Wirklichkeit ohnmächtig, abstrakt, unpolitisch. Aber wo die politische Wirklichkeit als Ganzes falsch ist, mag die unpolitische Handlung die einzig politische Wahrheit sein. These 32: Während die Gewerkschaften in ihrer traditionellen Struktur und Organisation eine revolutionsfeindliche Kraft darstellen, bleibt die politische Arbeiterpartei das notwendige Subjekt der Revolution. In der ursprünglichen marxischen Konzeption spielt die Partei keine entscheidende Rolle. Marx nahm an, dass das Proletariat von sich aus in Erkenntnis seiner eigenen Interessen zum revolutionären Handeln getrieben wird, sobald die revolutionären Bedingungen gegeben seien. Die Entwicklung hat inzwischen die Richtigkeit der Leninschen Konzeption von der avantgardistischen Partei als dem Subjekt der Revolution bestätigt. Es ist wahr, dass die kommunistischen Parteien heute nicht dieses Subjekt sind, aber es ist ebenso sehr wahr, dass nur sie es werden können. Nur in der Theorie der kommunistischen Parteien ist noch die Erinnerung an revolutionäre Traditionen lebendig, die wieder zur Erinnerung an das revolutionäre Ziel werden kann. These 33. Die politische Aufgabe würde dann darin bestehen, in den kommunistischen Parteien die revolutionäre Tradition wiederherzustellen. Wie Marcuse es 1958 in die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus formulierte, Zitat: Während der Revolution wurde deutlich, wie sehr es Lenin gelungen war, seine Strategie auf den tatsächlichen Klasseninteressen und Bestrebungen der Arbeiter und Bauern aufzubauen. Von 1923 an sind dann die Entscheidungen der Führung in wachsendem Maße von den Klasseninteressen des Proletariats abgetrennt worden. Sie setzen das Proletariat nicht mehr als ein revolutionäres Agens voraus, sondern werden dem Proletariat und der übrigen Bevölkerung auferlegt. Im Gespräch mit Horkheimer 1956 in einer in der New Left Review Übersetzung nicht enthaltenen Passage mit dem Titel Individualismus thematisierte Adorno das Problem der sozial konstituierten Subjektivität, von dem er dachte, dass Lenin es gründlicher behandelt hatte als Marx. Zitat: Marx war zu harmlos. Er hat sich wahrscheinlich naiv vorgestellt, dass die Menschen im Grunde wesentlich identisch sind und bleiben. Dass es dann gut wird, wenn man nur die schlechte zweite Natur von ihm nimmt. Er hat sich nicht um die Subjektivität gekümmert, er wollte das nicht so genau wissen. Dass die Menschen bis ins Innerste Produkte der Gesellschaft sind, würde er als eine Milieutheorie abgelehnt haben. Das hat erst Lenin zum ersten Mal angesprochen. Zitat Ende. Für Adorno bedeutete dies, dass der Kampf zur Überwindung der Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft nicht bloß der Klassenkampf der Arbeiter gegen die Kapitalisten war, sondern darüber hinausging. Es ging nicht nur um die Ausbeutung. Die sozialen Subjekte waren nämlich nicht bloß Produkte ihrer Klassenposition, sondern vielmehr determinierte die bürgerliche Gesellschaft unter der Herrschaft des Kapitals alle ihre Subjekte in einem historischen Zusammenhang der Unfreiheit. Klassenpositionen waren lediglich ein Ausdruck der Struktur dieser universalen Unfreiheit. So schrieb Horkheimer in »Der kleine Mann und die Philosophie der Freiheit«, Zitat: »Im Sozialismus soll die Freiheit verwirklicht werden. Die Vorstellungen darüber pflegen umso weniger klar zu sein, als doch das gegenwärtige System den Namen der Freiheit trägt und als liberales angesehen wird.« Der Geschäftsmann ist von Gesetzen abhängig, die weder er noch irgendein anderer noch eine von den Menschen hierzu beauftragte Macht mit Wissen und Willen entworfen hat. Gesetzen, deren sich zwar die großen Kapitalisten und vielleicht er selbst geschickt bedienen, deren Existenz aber als Tatsache hinzunehmen ist. Gute und schlechte Konjunktur, Inflation, Kriege. Die bürgerliche Denkweise nimmt diese Wirklichkeit als übermenschlich hin. Sie fetischisiert den gesellschaftlichen Prozess. Der Fehler liegt keineswegs darin, dass die Menschen das Subjekt nicht erkennen, sondern darin, dass es nicht existiert. Es kommt darauf an, diesem freien, das gesellschaftliche Leben bewusst gestaltenden Subjekt zur Existenz zu verhelfen. Dieses Selbst ist nichts anderes als die ihr Sein selbst regelnde, rational organisierte sozialistische Gesellschaft. Für jenen kleinen Mann aber, dem die Bitte um Anstellung mit dem Hinweis auf die objektiven Verhältnisse abgeschlagen wird, ist es überaus wichtig, dass der Ursprung dieser objektiven Verhältnisse ans Licht gebracht werde, damit sie ihm selbst nicht so ungünstig bleiben. Nicht bloß seine eigene Unfreiheit, sondern auch die der anderen wird ihm zum Verhängnis. Sein Interesse weist ihn auf die marxistische Erhellung des Begriffs der Freiheit. Zitat Ende. Im Verlauf des Marxismus im 20. Jahrhundert wurde eine solche Erhellung dessen, was eine progressiv-emanzipatorische Herangehensweise an das Problem des Kapitalismus konstituieren würde, abgeschnitten. Daher wurde es zunehmend schwierig, die Ursprünge der fortdauernden sozialen Bedingungen der Unfreiheit ans Tageslicht zu bringen. In vielerlei Hinsicht war die Krise des Marxismus als eine Funktion der revolutionären Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges nicht überwunden, sondern verstärkt, wodurch sich die Krise der Menschheit vertiefte. Die kritischen Theoretiker des Frankfurter Instituts waren sich der Tatsache wohl bewusst, dass der Faschismus als historisches Phänomen eine Folge des Scheiterns des Marxismus war. Der Faschismus war der missratene Sprössling der Geschichte des Marxismus selbst. Ein Jahrzehnt nach 1917 schrieb Horkheimer in einer Passage mit dem Titel Indikationen, Zitat: Der moralische Charakter der Menschen ist mit Sicherheit aus Antworten auf bestimmte Fragen zu erkennen. Im Jahre 1930 wirft die Stellung zu Russland Licht auf die Denkart der Menschen. Es ist höchst problematisch, wie dort die Dinge liegen. Ich mache mich nicht anheischig zu wissen, wohin das Land steuert. Zweifellos gibt es viel Elend. Wer Augen für die sinnlose, keineswegs durch technische Ohnmacht zu erklärende Ungerechtigkeit der imperialistischen Welt besitzt, wird die Ergebnisse in Russland als den fortgesetzten, schmerzlichen Versuch betrachten, diese furchtbare gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu überwinden, oder er wird wenigstens klopfenden Herzens fragen, ob dieser Versuch noch andauere. Trotz allem, was sich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zutrug, änderten Horkheimer und Adorno nie ihren Kurs. Sind wir schon bereit, ihre Flaschenpost zu empfangen?